Das Manifest der Fülle. Erstens. Leben ist Fülle. Selbst das sogenannte Nichts ist niemals leer, sondern immer der Ursprung von noch mehr Fülle. Zweitens. Reichtum ist dein Geburtsrecht. Die Erfahrung von Reichtum ist dein Geburtsrecht. Wenn Mangel wahrgenommen wird, liegt ein Irrtum im Geist vor. Wird der Irrtum berichtigt, offenbart sich absolute Fülle. Drittens. Glaube versetzt Berge. Der von uns innerhalb der weltlichen Dimension erfahrene Mangel sagt nichts über die vorhandene Fülle aus, aber alles über den Reifezustand unseres persönlichen und des kollektiven menschlichen Bewusstseins. Was wir sehen, spiegelt nicht die Wirklichkeit wider, sondern woran wir glauben. Viertens, lebe im Jetzt. Reichtum kann niemals in der Zukunft erfahren werden, sondern immer nur jetzt. Mangel wiederum kann niemals in der Gegenwart erfahren werden, sondern immer nur im Vergleich mit der Zukunft oder der Vergangenheit. Fünftens, trau dich. Gesunde Aggression kämpft nicht gegen, sondern für das Leben. Es ist nicht einmal dein Kampf. Es ist der Drang der dir innewohnenden Lebenskraft, sich frei auszudrücken. Du dienst den anderen nicht, wenn du dich künstlich zurücknimmst. Im Gegenteil, du fehlst dann. Die Fülle des Lebens kann sich nur offenbaren, wenn du bereit bist, voll zu inkarnieren. In dieses Leben und in jedem Moment. Sechstens, umarme den Reichtum des Lebens auf allen Ebenen. Der Reichtum des Lebens offenbart sich auf allen Ebenen. Auf der geistigen genauso wie auf der materiellen. Die berührbare Welt abzulehnen, ist genauso unfrei, wie sich in ihr zu verlieren. Wenn eine Quelle der Schöpfung existiert, durchdringt sie ohne Ausnahme alles. Das bedeutet, das Wunder lebt auch in der materiellen Ebene. Es ist voll in Ordnung, diese zu genießen. Schlaf nur nicht in ihr ein. Siebtens. Deine Kommunikation ist Schöpfung. Kommunikation ist immer Schöpfung. Du kannst nicht kommunizieren und es gibt keine neutrale Kommunikation. Kommunikation schwächt oder stärkt. Sie trennt oder verbindet. Sie erschafft Mangel oder Reichtum. Wenn du Mangel erfährst, dann kommunizierst du falsch. Nach innen mit dir und nach außen mit der Welt. Deine Kommunikation ist der Schlüssel zu deinem Glück. Achtens. Reichtum hat eine männliche und eine weibliche Seite. Eine sehr aktive und eine leise empfangende. Eine Quelle entspringt aus dem Nichts, wird zum Strom, der sich ins Meer gießt. Das Wasser verdunstet, steigt zum Himmel auf und fällt als Regen zurück in die Erde. Dort ruht es, bis es sich zu einer neuen Quelle verbindet. Wir können tiefes Vertrauen gewinnen, einfach indem wir den Atem der Natur beobachten. Der Mond und die Jahreszeiten erinnern uns an die Rhythmen des Lebens. Alles kommt und alles geht. Und so auch wir. Wir kommen aus dem Schoß unserer Mutter und, noch existenzieller, aus dem Schoß der allumfassenden Stille. Unser Leben hat wie der Mond seine vollen und seine kargen Phasen. Wir besteigen Gipfel und wir durchwandern Täler. Irgendwann kehren wir in den stillen Schoß zurück. Am besten, du lässt deinen Geist mindestens einmal täglich in die stille Quelle eintauchen. Denn wahre, frische Kreativität wird in Momenten des Nichtstuns, des Nichtwissens geboren. Neuntens. Du bist ein Kind des Lichts. Vor 13,5 Milliarden Jahren existierte hier und überall ein für unseren Verstand unvorstellbares Nichts. Unbegreiflich dunkel. Doch dann war plötzlich Licht, ein unbeschreiblich winziger und gleichzeitig total potenter Punkt Licht. Dieses Licht dehnt sich seitdem immer weiter aus und erschafft dabei unser Universum. 100 Milliarden Galaxien und auch dich. Du bist, wenn du so willst, ein Urahne dieses ersten Lichts. Niemanden ist damit gedient, wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst. Erhebe deinen Geist und sei eine warme, gütige, selbstbewusste Sonne, die ihre Mitmenschen dazu inspiriert, sich auch zu ihrer Größe zu bekennen. Wenn du das Zentrum deines Lebens nicht voll einnimmst, dann werden es andere mit ihren Erwartungen tun. Lebe hell und klar aus deiner Mitte heraus. 10. Ein aufgeräumter Geist sieht einfach klarer. Ein Meister des Lebens lebt, innerlich lächelnd, ein Paradox. Er kontrolliert, so gut es geht, seine Umgebung und gleichzeitig ist ihm bewusst, dass er nie die volle Kontrolle hat. Eine Meisterin weiß, dass sie eine aufgeräumte Start- und Landebahn braucht, um gut abheben zu können. Gleichzeitig versteht sie, dass sie nur fliegen kann, wenn sie dem Leben mehr vertraut als ihren Vorstellungen vom Leben. Sie findet immer wieder neu ein entspanntes Mittelmaß zwischen Ordnung und Freiheit, Detailtreue und lässigem Überblick. Ein Meister kennt den Unterschied zwischen freudvoller Ernsthaftigkeit und zwanghafter Verbissenheit.